wir schalten mit und dann zerstören. Wir leben vom Morgen der Zeit und träumen lange hart. Zu bleiben, das sind wir hier von Schille von Leben. Auch wenn dein Leben sich schlecht gestellt, es gibt ja zurück ein Weltfeld. Eine Geld! Der das im Reich besinkt und die Feinde quält.